Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Philipperbrief, 1. Kapitel, Vers 29. Denn ihr habt nicht nur das Vorrecht, an Christus zu glauben, ihr dürft auch für ihn leiden. Gott segne dieses Wort. Leiden für Christus. Ja, in diesem Vers hier aus dem Philipperbrief lernen wir mehr über, was es bedeutet, für Christus zu leiden. Und ich möchte euch ermutigen, auf jeden Fall zu Herzen zu nehmen, dass wenn wir zu Christus kommen, als reuige Sünder und eine Beziehung zu ihm eingehen, dass Leid für Christus oft oder ja, vielerorts oder vielerweise Teil dieses ist. Also es bringt nichts, dass man so tut, dass wenn wir zu Christus kommen, dass auf einmal alles wunderbar ist und alles hat man Gottes Segen und alles ist wunderbar. Nein, es ist eigentlich nicht so, denn Jesus sagt uns auch, dass wir leiden für ihn und Leute werden sich von uns abwenden. Ja, der sagt uns das, können auch in unserer eigenen Familie sein. Also der Weg des Glaubens mit Christus ist nicht einfach und das ist eine wichtige Wahrheit, die wir hier auch erfahren, die uns Paul hier schreibt, Paulus. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, dass wir, wenn wir zu Christus kommen, dass oftmals auch Leid dafür ist. Aber es ist ein Vorrecht, die wir an Christus glauben, dass sie eben auch für ihn leiden dürfen. Und was das nun bedeutet, heißt nun nicht, dass wir, wenn wir leiden, dass wir irgendwie erlöst werden oder so. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern einfach in unserer persönlichen Beziehung zu Christus, dass sich, wenn wir dann Gottes Arbeit tun oder gottgegebene Werke oder was uns der Heilige Geist in den Herzen spricht, tun, dass wir eben auch Leid erfahren. Aber unser Herrgott verspricht uns, dass er mit uns zusammen ist, dass er leidet auch mit uns, wenn wir tatsächlich praktisch leiden müssen oder wie auch immer sich das ausdrückt. Aber letztendlich, am jüngsten Tag, wenn unser Jesus Christus zurückkommt, erhalten wir unsere Belohnung. Und das soll nun auch nicht das Ziel sein, dass wir also uns auf diese Belohnung denken, wie auch immer die sich ausdrückt, das wissen wir nicht, die Bibel sagt uns das nicht genau, aber wir werden belohnt werden und das lohnt sich auf jeden Fall. Aber wir müssen die Entscheidung treffen, wie wir zu Christus kommen, dass wir nicht nur an ihn glauben, sondern eben auch leiden können, müssen und auch werden wohl, wenn es Gottes Plan und Wille ist. Aber ich ermutige euch, nicht aufgeben, bleibt dran, seht zu, dass ihr wächst in eurer persönlichen Beziehung mit unserem Jesus Christus, denn letztendlich, oder auch wenn wir sterben, dann sind wir auch mit ihm vereint, bevor er wiederkommt, das zweite Mal. Also es lohnt sich nur. Ja, denn Christus ist der einzige Weg zu Gott. Christus ist unser Herrgott, Gott im Fleische. Und seid euch dessen bewusst, dass auch Leid da ist. Aber wie auch Paulus schreibt, diesen Kampf, in Vers 30, diesen Kampf kämpfen wir gemeinsam. Gott segne dieses Wort. Also wir sind nicht alleine. Unser Jesus Christus ist mit uns. Und wir können ihm vertrauen. Und er hilft uns dann auch. Durch Momente des Leids und sorgt sich für das, was wir brauchen, benötigen, unmittelbar, um seinen Plan und seinen Zeitrahmen für uns zu erfüllen. Und lieber Jesus, wir danken dir für diese Wahrheit aus Leiden für Christus, dass wir auch leiden müssen. Wie sich das darstellt, ist oftmals verschieden, aber du bist mit uns, du bist bei uns. Und das ist das Wichtigste. Wir können dir vertrauen und alle, die wir zu Jesus Christus kommen, haben das Versprechen, dass du bei uns bist. Und bis zum jüngsten Tag. Und wir sind nie alleine. auch wenn wir verlassen werden oder Menschen nicht mehr da sind, sich abwenden gegebenenfalls von uns. Das kann sein, sogar Familie. Und du bist immer bei uns, denn du änderst dich nicht. Und das ist unser Segen und unser Dank an dich. Und es lohnt sich, zu dir zu kommen und das früher als später, solange noch Zeit ist. Denn es gibt keine zweite Möglichkeit, zu dir zu kommen. Und dafür beten wir, dass alle Menschen das tun und in die Bibel gehen und über dich lesen und die gute Nachricht mit anderen Menschen teilen. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.